Diskussion. Elternzeit ist Frauensache. Kein Mann sollte seine Karriere für die Familie aufopfern. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Gemeinsame Entscheidung der Eltern. Der moderne Vater. Finanzielle Beweggründe. Reaktion des Chefs und der Kollegen. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Es kann allgemein festgestellt werden, dass in Ungarn normalerweise die Mutter die Elternzeit in Anspruch nimmt. Für mich heißt es, Elternzeit ist wirklich Frauensache. Dass hier ein Rollentausch zwischen Mann und Frau sinnvoll wäre, ist gegen meine Auffassung. Die Elternzeit wäre für Väter ein Karrierekiller. Und nicht zuletzt wird die Mutter diese Aufgabe ungern ihrem Mann überlassen. Ich meine, während der Stillzeit kann der Vater sowieso nichts übernehmen. Er muss schließlich seine Familie ernähren. Aber es bleibt auch zu bedenken, dass es Karrierefrauen mit einem höheren Einkommen gibt. Dann ist es evident, wer in Elternzeit gehen sollte. Das ist kein Argument. Viele Väter wissen nicht im Voraus, worauf sie sich da einlassen. Sie scheitern und entscheiden sich doch für die Arbeit, da ihnen meist persönliche Gründe wie Liebe zur Tätigkeit im Vordergrund stehen. Früher verbrachten die Mütter wie selbstverständlich die gesamte Zeit mit dem Baby und der Vater ging wieder auf Arbeit. Das gilt heute als veraltet. Ja, das ist durchaus möglich. Aber vielen Männern würde diese Entscheidung bezüglich der Inanspruchnahme der Elternzeit als Vater Sorgen machen. Sie möchten nicht als Hausmänner gelten, die den ganzen Tag nur Windeln wechseln. Sie befürchten, wichtige Veränderungen im Betrieb nicht mitzubekommen. Ihre Karriere droht beendet zu sein. Problematisch sind außerdem die dazugehörigen eventuellen Mobbingversuche der männlichen Kollegen, die sich über solche Männer gerne lustig machen. Steigt ein Vater aus dem Arbeitsleben aus, bewerten es viele Arbeitgeber als negativ. Es gibt Benachteiligungen bei Beförderungen und damit verbunden spätere finanzielle Nachteile. Kein Mann sollte so etwas riskieren. Meinen Sie nicht, dass das sich kümmern um die Familie in den Augen der Chefs etwas Positives sein kann? Sie denken um, denn ein Vater mit Schuldgefühlen seiner Familie gegenüber arbeitet weniger motiviert. Ja, das würde ich nicht bezweifeln. Aber Männer sind nun mal Männer. Es mag zwar Ausnahmen geben, aber die meisten trauen sich nicht, ihre Arbeitszeit zugunsten der Familie einzuschränken. Abschließend möchte ich festhalten, ein Rollentausch bezüglich der Elternzeit finde ich falsch.